Deutschland, wach auf! Mein Mantel, der Verdammnis waltet. Die Last des Feindes drückt dich schwer. Die Seele deines Volkes zerspaltet. Ach, Deutschland, es schmerzt so sehr. Deutschland, von fremden Banden. Nachts, Deutschland. Deutschland, wach auf! Mancher wurde feig und träg, aus Unrecht. Ach, Deutschland, es ist bald zu spät. Bald zu spät. Deutschland, wach auf! Das Wort wird uns allein nicht bringen, die Freiheit, Hoffnung. Zum Schlingen, dann heißt es Freiheit, Stück für Stück. Deutschland, wach auf! Drum lass die Feigen feige sein. Wer Zweifel steht, der bleibt ein Knecht. Sieh klar das Ziel.